Alles, was wir für schwer erreichbar halten, ist schon da. Hier und jetzt. Das Geld, das Sie gern hätten, existiert bereits. Der Mensch, den Sie kennenlernen wollen, wurde schon geboren. Die Erfahrungen, die Sie anstreben, sind greifbar nah. Die Idee für den genialen Song, den Sie schreiben wollen, ist schon da. Sie wartet nur darauf, abgerufen zu werden. Erkenntnisse, Einsichten, Lebensfreude, Verbundenheit und Liebe wedeln allesamt mit den Händen vor Ihrem Gesicht herum. Sehen Sie denn nicht, wie sehr Sie Ihre Aufmerksamkeit erregen wollen? Das Leben, das Sie sich wünschen, ist da, hier und jetzt. Was zum Teufel rede ich da? Wenn alles schon da ist, wo ist es denn dann, bitteschön? Stellen Sie es sich vor wie elektrischen Strom. Vor der Erfindung der Glühbirne wussten nur die wenigsten Menschen, dass es ihn gibt. Aber selbstverständlich war er schon immer da. Bloß weil die Leute ihn nicht wahrnahmen, heißt das nicht, dass er nicht existierte. Die Glühbirne hat ihn zum Vorschein gebracht. Wir mussten erst verstehen, wie Strom sich in der Realität greifbar, sichtbar, spürbar machen lässt. Es ist nicht so, dass die Dinge und Gelegenheiten, die wir uns im Leben wünschen, noch nicht da wären. Wir sind uns ihrer Existenz oder der Tatsache, dass wir sie haben können, nur noch nicht bewusst. Je geübter Sie darin werden, in der Gegenwart präsent und mit der Ursprungsenergie verbunden zu sein, desto besser werden Sie darin, Ideen abzurufen oder Gelegenheiten zu ergreifen, die Sie verpasst haben, weil Sie zu sehr mit dem endlosen Geschnatter in Ihrem Kopf beschäftigt waren. Es gibt eine großartige hinduistische Geschichte über eine Frau, die den Gott Krishna treffen wollte. Sie ging in den Wald, schloss die Augen und versuchte, den Gott durch Beten und Meditieren erscheinen zu lassen. Und siehe da, Krishna spazierte auf einem Waldweg auf sie zu. Doch als er der Frau auf die Schulter tippte, wies sie ihn mit geschlossenen Augen an, sich zu verziehen. Sie sei gerade in eine wichtige Meditation vertieft. Wenn wir von unserem Kopf derart in Anspruch genommen werden, verpassen wir die Möglichkeiten, die sich direkt vor unserer Nase anbieten. Halten Sie inne und spüren Sie nach, wie Sie sich gerade fühlen. Spüren Sie, wie Ihr Atem in Ihren Körper fließt und wieder hinaus. Spüren Sie die Luft auf Ihrer Haut. Spüren Sie Ihren Herzschlag. Wie Ihre Augen sehen. Ihre Ohren hören. Spüren Sie die Energie, die innerhalb und außerhalb von Ihnen vibriert. Schalten Sie Ihre Gedanken ab und spüren Sie die Verbindung zum Ursprung. Atmen Sie. Selbst wenn Ihr Schuldenberg überwältigend ist oder Sie seit 6 Jahren nicht mehr mit Ihrer Mutter gesprochen haben, können Sie jetzt, in diesem Augenblick, einfach Frieden und Freude in dem finden, was ist. Lieber nichts wie weg aus der Gegenwart? Für Verantwortung tragende Erwachsene, die für andere Menschen sorgen oder Hauskredite abbezahlen müssen, sind gelegentliche Ausflüge wertvoll. Manchmal müssen wir über die Zukunft nachdenken und planen oder die Vergangenheit analysieren, um daraus zu lernen oder über sie zu lachen. Sie zu begraben und für immer hinter uns zu lassen. Wenn es bei kurzen Abstechern in die Vergangenheit und Zukunft bliebe, wäre das ja auch in Ordnung. Aber wir verbringen viel zu viel Zeit damit, immer wieder irgendwelche Szenarien durchzukauen. Was wäre, wenn? Wie kam es bloß dazu? Es ist schrecklich. Je mehr Zeit Sie im Augenblick verbringen, desto erfüllter wird Ihr Leben sein. Präsent zu sein, holt Sie aus Ihrem Kopf heraus und bringt Sie mit der Ursprungsenergie in Verbindung. Das erhöht Ihre Frequenz. Dadurch ziehen Sie Dinge mit der gleichen Frequenz an. Glauben Sie mir, all diese hochfrequenten Dinge und Erlebnisse sind schon hier. Huh, winke, winke. Sie warten nur auf Sie. Sie müssen einfach nur die Klappe halten. Da sein und ihnen die Tür öffnen.